Erst danach diesen Dingen sagte man Josef, dein Vater ist krank. Er nahm seine Söhne Manasse und Ephraim mit. Zweiter Mann sagte Jakob, dein Sohn Josef ist hier. Jakob sammelte seine Kraft und setzte sich im Bett auf. Dritter Jakob sagte zu Josef, Gott zeigte sich mir in Kanaan. Er gab mir seinen Segen. Vierter Gott sagte, du wirst viele Kinder haben. Deine Familie wird ein großes Volk. Ich gebe deinen Kindern dieses Land für immer. Fünfter, deine zwei Söhne kamen in Ägypten zur Welt. Sie gehören jetzt mir. Ephraim und Manasse sind für mich wie Ruben und Simeon. Sechster, deine anderen Kinder gehören dir. Sie bekommen Land bei ihren Brüdern. Siebter, ich kam aus Mesopotamien zurück. Rahel starb in Kanaan auf dem Weg. Ich begrub sie an der Straße nach Bethlehem. Achter, Jakob sah die Söhne von Josef. Er fragte, wer sind diese Jungen? Neunter, Josef sagte, das sind meine Söhne. Gott hat sie mir hier gegeben. Jakob sagte, bring sie zu mir für einen Segen. Zehnter, Jakob war sehr alt. Er konnte nicht mehr gut sehen. Josef brachte die Söhne zu ihm. Jakob küsste sie. Elfter, Jakob sagte zu Josef, ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Aber Gott zeigt mir sogar deine Kinder. Zwölfter, Josef nahm seine Söhne weg. Er verbeugte sich tief vor seinem Vater. Dreizehnter, Josef brachte beide Söhne zu Jakob. Ephraim stand links von Jakob. Manasse stand rechts von Jakob. Vierzehnter, Jakob kreuzte seine Arme. Er legte die rechte Hand auf Ephraim. Aber Ephraim war der Jüngere. Er legte die linke Hand auf Manasse. Fünfzehnter, er segnete Josef. Er sagte, Gott war der Hirte meiner Väter Abraham und Isaac. Er war mein Hirte mein ganzes Leben lang. Sechzehnter, der Engel rettete mich aus aller Not. Er soll diese Jungen segnen. Mein Name soll in ihnen weiterleben. Sie sollen viele Kinder haben. Siebzehnter, Josef sah die rechte Hand auf Ephraim. Das gefiel ihm nicht. Er wollte die Hand auf Manasse legen. Achtzehnter, Josef sagte, nicht so, mein Vater. Dieser hier ist der erste Sohn. Leg deine rechte Hand auf ihn. Neunzehntes, sein Vater wollte das nicht. Er sagte, ich weiß es, mein Sohn. Auch er wird ein großes Volk. Aber sein jüngerer Bruder wird noch größer. Zwanzigster, er segnete sie an diesem Tag. Er sagte, Gott soll dich wie Ephraim und Manasse machen. Er stellte Ephraim vor Manasse. Einundzwanzigster, Jakob sagte zu Josef, ich sterbe bald. Aber Gott wird bei euch sein. Er bringt euch zurück in euer Land. Zweiundzwanzigster, ich gebe dir ein Stück Land mehr als deinen Brüdern. Ich habe es mit dem Schwert von den Amoritern gewonnen.